Kennst du das auch? Ja. Zum Überleben reicht das schon. Du hast dich auch verändert in den letzten Jahren. Findest du, ne? Warum bloß? Nee, aber warum bist du denn nicht mehr? Wollen wir das machen? Ja. Willst du runtersteigen? The money you look up, and the manners you look up, and the minute you look up. The wonderful wooden reason to stand in line, keep in mind. Line up, precious sound, you lose your head to understand the accident. We'll be right back. Thank you.